super billig ab 5 Cent telefonieren, Fernsprecher Hermannplatz an Radio Aburi. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Aufkleber der Firma Almassiva mit der Aufschrift Massiv, ein Mann, ein Wort, ab 1.2.2008. Ansonsten, außer einigen Zigarettenkippen, einem auf hier auf einer Laternenpfahl angebrachten Botschaft mit dem Text Paco 361 sowie einigen zur Arbeit schlendernden, eilenden Menschen hier am Hermannplatz keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.